Liebe Freunde, liebe Landsleute, es gibt unzählige Gründe, derer ich heute einige zu nennen gedenke, weshalb sich die uns im ganzjährigen politisch-parlamentarischen Aschermittwoch zugrunde merkelnden etablierten Politiker Asche aufs Haupt streuen sollten. Allerdings wäre es wichtiger gewesen, der Herrgott hätte sich seinerzeit bei der Verteilung von Verstand und Charakter bereits besser bedacht. Den Charakter nenne ich mitunter deshalb, weil ich besagte Schadpolitiker bei sehr vielen und sehr ernsten Machenschaften, ungeachtet deren oftmals unzweifelhaft retardierter Auffassungsgabe, nicht vom Vorwurf des Vorsatzes freisprechen möchte. Die Beschreibung und die Diagnose von krankhaften Vorgängen und Zuständen bezeichnet man in der Fachterminologie auch als Pathologie. Und so gewinnt die politische Lageanalyse heutiger Tage leichte Züge eines pathologischen Berichts. Und da man von einer Rede über die Pathologie des Merkel-Regimes verständlicherweise nicht erwarten kann, dass sie die Segnungen eines allseits gesunden Systems behandelt, dürfen sie auch von der nötigen Kritik ausgehen, die einem politischen Aschermittwoch geziemt. Sie dürfen also versichert sein, dass ich betreffend der heute erwarteten Aschermittwochs-Philippika durchaus beabsichtige zu liefern. Auch wenn es die öffentlich knechtischen Fake News und regierungsamtlichen Politautisten nicht wahrhaben wollen, zeichnet sich ein zunehmender Aufstand der Normalgebliebenen, und wir hörten ja, wir sind die Partei der Normalität, ein zunehmender Aufstand der Normalgebliebenen gegen das selbsternannte Establishment ab. Und ich möchte bewusst nicht von Eliten sprechen, denn unter dieser doch so positiv konnotierten Bezeichnung ist meines Erachtens anderes zu verstehen als die uns in Grund und Boden regierenden Parlamentsdrohnen. Falls Ihnen letzterer Terminus nicht sagt, unter parlamentarischen Drohnen verstehe ich die sich unter Bundestagsparteien rasant ausbreitende Gattung unbehirnter Abgeordneter. Ein Beispiel für einen wirklichkeitsresistenten Autismus im MdB-Gewande gefällig. Am 7. September 2016, als es in Berlin um den Bundeshaushalt für dieses Jahr ging, das ist übrigens derjenige Bundeshaushalt, in den ca. 20 Milliarden Euro für die Bewältigung der Flüchtlingskrise eingestellt wurden. Am diesen 7. September 2016 hat die Grünen-Abgeordnete Karin Göring-Eckardt Folgendes geäußert, ich zitiere wörtlich: So wie unsere Gesellschaft bunter geworden ist durch Migration und vielfältige Lebensformen, so sind die Menschen mit diesem Land zufrieden. Zitat Ende. Man kann sich des Eindrucks schwerlich erwehren, dass Volker Beck nicht der Einzige in dieser Partei ist, der gesundheitsschädliche Substanzen zu sich nimmt. Nachdem ja der Strom angeblich gelb sein soll, wissen wir zumindest jetzt, dass auch der Irrsinn eine zumindest parteipolitische Farbe hat. Allerdings drängt sich mir bei dem Begriffspaar Strom und Grün durchaus wenigstens eine energiepolitische Existenzberechtigung von Bündnis IQ kleiner 90 die Grünen auf. Es wurde noch viel zu wenig Augenmerk auf das Stroh im Kopf von manchen Politikern aus schnell wachsendem Rohstoff gelegt. Doch zurück zum Aufstand der Normalgebliebenen gegen die Armada von Willkommensklatschern, Gutmenschen, Nestbeschmutzern und trojanischen Eseln, zuweilen auch Establishment oder sogar Regierung genannt. Diese werden sichtlich nervös. Denn es beginnt den Globalisierungsaposteln, Freihandelsextremisten, Minderheitsfetischisten und Genderdeformierten langsam, aber sicher aus dem Ruder zu laufen. Sie haben nämlich die Rechnung ohne den Souverän gemacht und genau dafür bekommen Sie jetzt Ihre verdiente Rechnung. Mit dem sogenannten Brexit bekamen die fragwürdig legitimierten Brüsseler EU-Technokraten eine erste basisdemokratische Quittung für ihre unsägliche Richtliniendiktatur. Nur kurz darauf schmierte Hillary Clinton ab, trotz Unterstützung der Wall Street Strategen um George Soros und CNN, sprich Clinton Network News, wobei sich die Ostküste und deren europäischen Kollaborateure doch so gerne eine weibliche Präsidentin gewünscht hätten. Naja, mit Blick auf unseren Gast, der Jean-Marie Le Pen vertritt, vielleicht klappt es ja demnächst in Frankreich mit einer weiblichen Präsidentin. Immerhin hätte auch in Österreich das Establishment beinahe eine Niederlage einstecken müssen und konnte sich nur durch einen geballten Schulterschluss der Überfremdungslobby noch einmal knapp behaupten. Und am Beispiel des sogenannten Trump-Phänomenon lässt sich auch die Gleichschaltung der herkömmlichen Medienlandschaft und ihrer moralisch verkommenen und intellektuell prekären Helfershelfer erkennen, die völlig zutreffend als Lügenpresse bezeichneten Systemmedien, die jegliche Kritik am Merkel-Regime als Fake News diffamieren. Genau jene waren es zum Beispiel nämlich, die behaupteten, Präsident Trump hätte während des Telefongesprächs mit dem australischen Premierminister den Hörer aufgelegt, was allerdings der australische Premierminister selbst, Herr Turnbull, öffentlich bestritt. Genau sie waren es beispielsweise, die auch behaupteten, Trump hätte gedroht, US-Truppen nach Mexiko zu schicken, dem jedoch der mexikanische Regierungssprecher Sanchez widersprach. Und die von diesem Medienkartell produzierten Stars und Sternchen erhalten selbstredend dann auch regelmäßig eine Plattform, um pflichtschuldig Mainstream-konform zu performen. So kommt es dann auch dazu, dass so Mainstream-Bitches wie Madonna, Miley Cyrus oder Lady Gaga, der Name ist Programm, die sämtlichst mehr nackt als begleitet in der Öffentlichkeit zu sehen sind, der Welt erklären, Donald Trump abzulehnen, weil er ihn zu sexistisch ist. Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit, gut angepasst an eine zutiefst kranke Gesellschaft zu sein. Weshalb man sich tunlichst mit diesem Mainstream auch nicht gemein machen sollte. Will heißen, hören Sie auf, die Systemmedien zu konsumieren. Sie essen ja auch nicht aus der Toilette. Es geht mir hierbei nicht in erster Linie um Trump. Dies eignet sich vielmehr nur beispielgebend. Es geht mir eigentlich darum, aufzuzeigen, dass der vierten und mächtigsten Gewalt im Staate, sprich den Medien, kein Vertrauen mehr entgegengebracht werden kann. Man darf ihnen nicht mehr Glauben schenken. Sie sind Lügenpresse in Reinkultur. Was dieses Land jedoch braucht, sind keine Leitmedien, sondern seine Leitkultur, die es zu bewahren gilt. Und nur wird diese gerade und das gesamte Abendland von Invasoren überrannt, während es im Staatsschuldensumpf ertrinkt und von EU-Richtlinien-Dschungel erstickt wird. Ich gestehe gerne ein, dass es nun einmal vielleicht nicht jedem gegeben ist, wozu ich zähle, die tiefere Sinnfrage von Toilettendeckeln oder der Ergonomie von Aborten zu ergründen. Sie lachen. In Brüssel jedoch finden sich auch hierfür Richtlinien. Da gibt es auch Richtlinien für nahezu fast alles. 5 EU-Richtlinien für Kissenbezüge und 109 Verordnungen für Kissenfüllungen, 39 Gesetze über Bettlaken, 31 Richtlinien für Zahnbürsten, 454 Vorschriften für Handtücher und 210 Gesetze für Löffel, aber nicht eine einzige sichere Außengrenze. Ja, haben die dann in Brüssel noch alle Latten am Zaun und da wundern die sich, wenn die Briten sagen, sorry, game over, I want my money back. Wenn Sie aber glauben sollten, dass deshalb nach dem Austritt Großbritanniens London wurde eben erst gekürt als die erfolgreichste EU-Region, dass nach dem Austritt Großbritanniens das Budget in Brüssel gekürzt wird, weit gefehlt. Auch müssen die notorischen Empfängerstaaten keineswegs fürchten, künftig mit weniger Transferleistungen aus Brüssel auszukommen. Die Brüsseler Transferunion hat längst vorgesehen, dass die Nettozahler stärker zur Kasse gebeten werden sollen. Was für Deutschland? In etwa nochmals 3 bis 4 Milliarden Euro mehr als bisher pro Jahr bedeutet. Jedoch hat Deutschland innerhalb dieser EU-Finanzumverteilungsmaschinerie ohnehin seit jeher das Abonnement auf den Hauptnettozahler. In den vergangenen beiden Jahren belief sich dieser Betrag, und ich betone, abzüglich dessen, was aus Brüssel zudem unter dem Diktat der Mittelverwendung wieder zurückkam, netto, sich dieser Betrag bereits eine Größenordnung zwischen ca. 14 und 15 Milliarden Euro per annum. Diese Unmengen an Gelder sind Jahr für Jahr weg. Unwiederbringlich. Und wofür? Für eine Europäische Union, die weder europäisch ist und nichts weiter als eine Zwangsunion darstellt, die ein Vorzeigeprojekt, seine Esperanto-Währung, die nur deshalb noch nicht um die Ohren fliegt, weil Rettungspakete geschnürt werden und bildlich gesprochen die EZB und Mario Draghi die Gelddruckmaschinen heiß laufen lässt. Die tragische Nullzinspolitik, diesen Begriff tragisch können Sie eindeutig zweideutig nehmen, konnte zwar die südeuropäischen Pleitestaaten nicht retten, allerdings deutsche Sparvermögen vernichten. Was unsere Bundesregierung jedoch nicht im geringsten anficht und schon gar nicht Mario Draghi. Selbst bei der angeblich christlichen Union wurde längst beim Gegrüßet seist du Maria das Schluss-A durch ein O ersetzt, nun als Gegrüßet seist du Mario gesprochen. Ein klein bisschen, Bruder Braunabas, ob es dem Vatikan passt oder nicht, soll dann ja doch sein. Das lautet dann wie folgt. Gegrüßet seist du, Mario, voll der Bankenaufsicht. Die Kommission ist mit dir. Gebenedeit sei die Europäische Zentralbank. Und gebenedeit ist die Frucht deiner Zinspolitik Inflation. Heiliger Mario, Beschützer des Euro, bitte für die Pleitestaaten, jetzt und in der Stunde des Staatsbankrotts. Amen. Brüsseler EU-Wegelagerer und EZB-Raubritter schleifen den deutschen Mittelstand mit einer Politik, die einer gängigen Definition von Wahnsinn entspricht. Nachdem Zinssenkungen das erwartete Ergebnis nicht zutage brachten, senkte man die Zinsen weiter. Und nachdem die EZB-Anleihekäufe ebenfalls nicht zielführend waren, weitete man diese aus. Immer wieder das Gleiche zu tun, aber dabei dann andere Ergebnisse zu erwarten, gilt allerdings nicht zu Unrecht landläufig als eine Ausdrucksform des Wahnsinns. Und nachdem es nach demselben Muster auch nicht gelang, die Krise des hoffnungslos überschuldeten Griechenlands mittels einer weiteren Verschuldung Griechenlands in den Griff zu bekommen, droht nun in Italien die nächste Bankenkrise auf die Füße zu fallen. Und siehe da, die Europäische Zentralbank hat für den Fall eines Rettungsprogramms für Italien ja bereits angekündigt, unbegrenzt italienische Staatsanleihen zu kaufen. Herr Draghi enttäuscht seine Landsleute nicht. Wir kennen es ja von der legendär gewordenen Pressekonferenz, whatever it takes. Hinter der EZB stehen jedoch über die nationalen Notenbanken die Steuerzahler. Sprich auch die Deutsche Bundesbank und sprich auch der deutsche Steuerzahler. Was heißt das? Folglich entscheidet also die demokratisch nicht gewählte EZB darüber, wie viel Kredit Deutschland an Italien gewähren wird. In meinen Augen ein geradezu ein europapolitisches Musterbeispiel für eine weitere demokratische Bankrotterklärung. Und allein deshalb brauchen diese Leute uns nicht Demokratie lehren. Um Sicherheiten macht man sich bei der EZB ebenfalls schon längst keinerlei Gedanken mehr. Und ich kann Ihnen jetzt am 1. März nur einen guten Rat mit auf den Weg geben. Schauen Sie mal nach, wenn der Frühjahrsputz jetzt dann ansteht, ob Sie im Keller noch ein verrostetes Fahrrad oder ähnlichen Schund liegen haben, und bieten Sie es einfach Herrn Draghi bei der EZB zum Ankauf an. Ich bin mir sicher, Mario Draghi nimmt auch rostige Fahrräder, alte Autoreifen und abgelaufene Farbeimer inzwischen als Sicherheiten an. Aufgabe der EZB wäre jedoch weder, die Staatsfinanzierung noch Inflationsziele zu verfolgen, ganz im Gegenteil, und schon gar nicht rostige Fahrräder anzunehmen, sondern die Preisstabilität. Was wir hier seit Jahren erleben, hat aber auch nicht im geringsten noch etwas mit Marktwirtschaft zu tun, geschweige denn sozialer Marktwirtschaft. Was wir hier erleben, ist nichts anderes wie Planwirtschaft in Reinkultur, nur ohne Plan. Diese vorherrschende Politik ist ein einziger Raubzug gegen den sogenannten kleinen Mann, gegen den werteschaffenden einfachen Arbeiter, gegen die treusorgenden Familien in diesem Land. Bis zum Juni eines jeden Jahres arbeiten Sie im statistischen Durchschnitt einzig und allein nur, um Ihre Steuern und Abgaben zu entrichten. Wie bei einem zwanghaft veranlagten Kleptomanen reißt dieser Staat an sich, was immer er nur kriegen kann, um es mit vollen Händen für überwiegend fremde Interessen wieder auszugeben. Man kann mit Fug und Recht von einer Kleptokratie sprechen, in der wir hier leben, beziehungsweise mehr oder weniger überleben. Der Souverän, der vor etwas mehr als 27 Jahren, mit der Losung "Wir sind das Volk" nach Freiheit strebte, steht den Herrschenden nur noch im Wege und soll sukzessive, aber vollständig entmündigt werden. Nachdem der Souveränitätsschwamm Europäische Union inzwischen nahezu sämtliche Kompetenzen der Nationalstaaten an sich riss, will er auch dazu übergehen, selbige nun endgültig auf dem Altar von TTIP und CETA zugunsten einer globalistischen Konzerndiktatur zu opfern. Der internationale Freihandel wird heutiger Tage Land auf Land ab von grenzdebilen Blockpolitikern und ökonomischen Halbnarren geradezu mit religiöser Inbrunst und rhetorischer Wollust wie eine Monstranz vor sich hergetragen. Und auch der aus der Sozi-Wundertüte als Kanzlerkandidat hervorgezauberte Ex-Alkoholiker Martin Schulz, der sich nun als sozialpolitisches Weltwunder inszenieren möchte, war als EU-Parlamentspräsident Befürworter dieser turbokapitalistischen Folterwerkzeuge. Ebenso hat er sich nicht ein einziges Mal gegen die vorab erwähnten EU-politischen Anmaßungen ausgesprochen. Die heutige Maastricht-EU stellt für Deutschland, zumal nach ihren eigenen zahlreichen Vertragsbrüchen, doch kaum mehr viel anderes da als der Versailler Vertrag seinerzeit, nur bislang noch ohne Krieg. Und EU-Söldner Martin Schulz erwies sich als einer der maßgeblichsten Kollaborateure übelster Sorte. Pfui Teufel, kann ich Ihnen sagen. Unabhängig davon, dass der, die oder das Bundeskanzler gar nicht direkt vom Volk gewählt werden, stellt doch die Entscheidung, ob Merkel oder Schulz, nichts anderes dar als die Wahl zwischen Skylla und Charybdis beziehungsweise Pest oder Cholera. Derselbe Martin Schulz, der uns heute glauben machen möchte, er wäre das Sprachrohr der sozial benachteiligten, hart arbeitenden Menschen im Land, war sich doch auch nicht zu schade dafür, unabhängig, ob er überhaupt im Parlament anwesend war oder auch nicht, zusätzlich zu seinen üppigen Diäten von ca. 8.000 Euro und mehr als EU-Parlamentspräsident noch Tagegelder in Höhe von 304 Euro für jeden einzelnen Tag des Jahres einzustreichen, auch wenn er nicht vor Ort war an seinem Arbeitsplatz. Diese Regelung ist speziell für den Präsidenten des EU-Parlaments geschaffen worden und bedeutete für Sozi Schulz jährlich nochmals einen sechsstelligen Betrag Aufschlag zu seinen Diäten. Wie sich das mit den Diäten verhält, beziehungsweise warum man diese so nennt, kennen wir ohnehin zur Genüge. Bei den Abgeordneten Diäten rauf, heißt beim Volk Kalorien runter. Herr Schulz sollte in diesem Kontext doch einmal erklären, wie dies zu verstehen gedacht war, als er mit der Parole "Kein Europa des Geldes" durch die Lande zog. Und man möchte eigentlich glauben, dass gerade ein ehemaliger Alkoholiker ein Gespür für die Gefährlichkeit hätte, Wasser zu predigen und Wein zu trinken. Millionen Menschen fühlen, dass es in diesem Staat nicht gerecht zugeht. Zitat Martin Schulz. Und wie wir gesehen haben, wer würde es besser wissen als er selbst? Die Menschen sollten aber auch wissen, dass es in dieser SPD nicht gerecht zugeht. Wir haben es heute schon gehört. Am Beispiel der Ex-SPD-Ministerin Christine Hohmann-Denhardt. Daran lässt sich aufzeigen, wozu Sozialdemokratie heute fähig ist. Diese Dame saß im VW-Vorstand, zuständig für Integrität und Recht, noch dazu sozusagen in der Ethikabteilung. Nach gerade mal 13 Monaten bekam sie einen Abschied mit mehr als 12 Millionen Euro vergoldet. Niedersachsen, SPD regiert. Der VW-Aufsichtsrat, dem wiederum Niedersachsens SPD-Ministerpräsident Stefan Weil angehört, der stimmte dieser Millionenabfindung zu. Und was die Aufklärung des Luxemburger Finanzskandals, Stichwort Luxemburg-Leaks, betrifft, erhielt ja der angebliche Kämpfer gegen die Steueroasen Martin Schulz quer durch die Parteien nur den Stempel des Bremsers. Und genau in dieses Bild fügt sich nahtlos ein, dass Martin Schulz als EU-Parlamentspräsident jegliche Vorstöße, die Karenzzeit ehemaliger EU-Parlamentarier für EU-neue Anschlusszuwendungen in Lobbyorganisationen, wenigstens solange sie Übergangsgeld noch aus den europäischen Kassen erhalten, dass er dies erst gar nicht zur Abstimmung zuließ. Die Folgen kennen wir. Ex-Kommissionspräsident Barroso berät beispielsweise heute Goldman Sachs. Und ausgerechnet die ehemalige Klimaschutzkommissarin befindet sich heute in der Führungsetage von VW. Kollege de Gucht hat mehrere Vorstandsposten inne und berät Belgiens größten Telekom-Anbieter. Über die Hälfte der Kommissare, die seit 2009 diese Behörde verließen, sind für Lobbyorganisationen tätig. Ebenso circa 150 der im Jahr 2014 aus dem EU-Parlament ausgeschiedenen Ex-Abgeordneten. Und der Ausschuss zur Kontrolle der Verhaltensvorschriften für Kommissare hat meines Wissens noch nicht ein einziges Mal auch nur getagt. Zu alledem schweigt sich der Kein Europa des Geldes Schulz aus. Schulz redet aktuell lieber gegen die von seiner eigenen Partei zu verantwortenden Agenda 2010 an. Er schwieg jedoch seinerzeit dazu, obgleich auch damals bereits Mitglied im SPD-Parteivorstand war. Wissen Sie übrigens, mal eingefügt, wie es im Falle einer SPD-geführten Regierung zu einem kleinen Vermögen kommen kann? Das ist ganz einfach, Sie müssen nur vorher ein großes gehabt haben. Man fragt sich, was denn noch passieren muss, um zu erkennen, dass es nicht möglich ist, Merkels Schreckensherrschaft durch die Wahl einer der anderen Regimeparteien zu beenden. Was will man denn jetzt wirklich von einer SPD erwarten? Vielleicht eine Koalition mit dem Bündnis IQ kleiner 90 Die Grünen, die dann eventuell vor Toleranzbesoffenheit im Sinne muslimischer Kinderehen wieder eine programmatische Rückkehr in die pädophilen 90er vornehmen? Dann bräuchte Martini geschüttelt, nicht gerührt Schulz nur Sebastian Edati oder den wegen Sexualdelikten verhafteten ehemaligen bayerischen SPD-Landtagsabgeordneten Linus Förster zurückholen. Und das Kabinett Fatal wäre nicht weniger im Amt als jetzt unter Willkommenskultur Angela, Schwarze Null, Schäuble, Flinten, Uschi und Konsorten. Ja, man hört ho, ho, ho. Dann lassen wir uns mal über sie aus. Bezug nehmend auf das Ressort, namentlich letztgenannter Minus-Koryphäe, lässt sich nämlich trefflich der gesellschaftliche Wandel studieren. Ursula von der Leyen, ihres Zeichens zwischenzeitlich selbst hochentwickelte Minderheitenfetischistin, sprach, als sie Workshops zum Thema Umgang mit sexueller Identität und Orientierung in der Bundeswehr ankündigte. Von dieser Bundeswehr als so wörtlich wettbewerbsfähiger, flexibler und moderner Arbeitgeber. Nur von verteidigungsfähig war nicht die Rede. Und von funktionsfähig kann kaum die Rede sein, obgleich der Etat eine Steigerung von fast 7% erfuhr, sodass dieses Jahr nahezu 37 Milliarden Euro ausgegeben werden sollen. Und wenn es nach der NATO geht, sollte es sogar fast das Doppelte sein. Wir erlebten, nicht nur, aber beispielgebend, an den teuer erworbenen Flugzeugtypen des Typ Orion, dass diese vielleicht so manches können, nur eines offenbar nicht: Fliegen. stünde einem Flugzeug gut zu Gesicht. Dem war aber nicht so. Doch soll man sich darüber in einer Republik noch wundern, die in ihrer Hauptstadt den wohl weltweit einzigen Flughafen besitzt, der nur auf dem Landweg zu erreichen ist? Seit mehr als einem Jahrzehnt wird versucht, in Berlin einen Flughafen fertigzustellen. Während die Türkei derzeit binnen der Rekordzeit von gerade mal 4 Jahren den größten Flughafen der Welt errichtet. In Merkelland muss man hingegen schon froh sein, wenn die Fertigstellung hoffentlich noch vor der Sanierungsbedürftigkeit der ersten Bauwerke gelingt. In einer Republik mit derartiger babylonischer Infrastrukturkompetenz, vermutlich, das ist meine Theorie, war beim Turmbau zu Babel seinerzeit ebenfalls eine schwarz-rote Regierung am Werk. Also in einer Republik mit derartig babylonischer Infrastrukturkompetenz, da ist es dann natürlich selbstverständlich auch möglich, dass Dornröschen Verteidigungsministerin werden kann mit der Vorstellung gendergerechter Halbtagskriege inklusive Biosprit und recyclingfähiger Munition. Und das Schlimme ist, dass ungeachtet der Selbstbeweihräucherungsorgien des Establishments das ganze Land zunehmend in einen maroden Zustand verfällt. Es wird sich nämlich um dieses Land nicht mehr gekümmert. Seine Einrichtungen werden zweckentfremdet aus der Weltsozialamt. Man hört nur noch von Freihandel, Globalisierung, NATO, Eurozone, Weltoffenheit, Rettungspaketen hier und Hilfsaktionen da. Und wenn sich das Volk jedoch zu sehr hintangestellt fühlt, dann besitzen diese selbsternannten Gralshüter der Demokratie auch noch die Frechheit, diese Volksbasis plötzlich zum dunkeldeutschen Problem abzustempeln. Eine Partei, deren Kanzlerin nicht einmal mehr das Wort Volk auszusprechen gewillt ist und nur noch von denen, die schon länger hier leben, redet, möchte aber an den Wahlurnen plötzlich wieder als Volkspartei gelten. Offener kann doch die politische Heuchelei gar nicht mehr zutage getragen werden, liebe Freunde. Egal, ob es in der Vergangenheit eine schwarz-gelbe oder eine rot-grüne oder schwarz-rote Koalition war, unabhängig vom Kragenspiegel der Regierung, erwiesen diese sich durchweg als nichts anderes als der organisierte Ausdruck eines zukunftsweisenden Rückschritts mit gebündelter Inkompetenz. Die Ergebnisse sind entsprechend. Deutschland gehört weltweit zur traurigen Spitzengruppe mit den höchsten Steuer- und Abgabenquoten. Deutschland weist eine Staatsverschuldung von mehr als 2.000 Milliarden Euro auf. Die Zahl hat so viele Nullen, sind noch mehr wie im Regierungskabinett. Deutschland weist jedoch auch das geringste private Haushaltsvermögen aller Euro-Länder auf. Deutschland weist zudem prozentual einen der geringsten Rentenansprüche innerhalb dieser EU auf. Und Deutschland ist im ungeachtet Schauplatz einer bewusst herbeigeführten Masseneinwanderung in die Sozialsysteme. In Zeiten, in der terroristische Religionsfanatiker schlimmster Couleur ihr blutiges Unwesen unter der Zivilbevölkerung treiben, liefert Merkel-Deutschland dieses Volk einem regelrechten Zuwanderungs-Dschihad aus, indem es eine das Recht aushebelnde Willkommenskultur der offenen Grenzen betreibt. Und währenddessen islamistische Sprenggläubige mit Munitionshintergrund im World Wide Web ihre Anschlagsvideos verbreiten, wollen Rabenmutti Merkel und Co. uns einreden, dass man zum Schutz der Bevölkerung Videokameras installieren müsse, anstatt die Grenzen zu schließen. Ja, liebe Freunde, genauso gut könnte man einem Schwerstalkoholiker noch einen Korn einschenken und den Schlüssel zur Spirituosenabteilung aushändigen. Wir leben inzwischen in einem Land, in dem Sie zwar eine Ordnungsstrafe erhalten, wenn Sie falsch parken, jedoch Hunderttausende aus aller Herren Länder alimentiert werden, wenn sie illegal die Grenze überschreiten. Wir leben in einem Land, in dem sich verhaltensdefekte Profilierungsneurotiker darüber aufregen, wenn nach massenhaften sexuellen Belästigungsorgien durch Nordafrikaner nach nordafrikanischen Intensivtätern und nicht nach Nordfriesen oder Asiaten geahndet wird. Wir leben in einem Land, in dem sich xenophile Nationalmasochisten über die völlig wertneutrale Abkürzung NAFRI im internen Dienstgebrauch der Polizei affektiert echauffieren können, ohne aber jemals zuvor nur ein kritisches Wort darüber verloren zu haben, wenn von Ossis, Seppels, Kraut und dergleichen in der Umgangssprache die Rede war. Und auch bei den Unionsparteien kam die einstige christliche Nächstenliebe längst unter die Räder der multikulturellen Fernstenliebe. Ich möchte sagen, mit einer geradezu identitätszerstörender Indoktrination, wie beispielsweise der Fake-Behauptung, der Islam gehöre angeblich zu Deutschland, betreiben Regierung und Scheinopposition sowohl eine kulturelle Umpolung als auch einen bevölkerungspolitischen Austausch. Die Regierung scheut beim Überfremdungsexzess keine Kosten und Mühen, ja lügt dem aufs Abstellgleis gestellten Volk sogar noch eine angebliche wirtschaftliche Notwendigkeit oder Nutzen vor. Die Realität ist aber, dass von dem angeblichen Refugee-Fachkräftezustrom, waren ja zeitweise Hunderttausende in deutschen Straßen unterwegs, von denen man nichts wusste, woher sie kommen, warum sie kommen, wie alt sie sind, was sie gelernt oder nicht gelernt haben, was sie verbrochen oder nicht verbrochen haben, ob Weiblein, Männlein oder was es sonst heute noch alles ergeben soll. Nur was man wusste, es waren alles Ingenieure, Techniker, Meister, Fachkräfte, die wir brauchten. Die Realität ist aber, dass von dem angeblichen Fachkräfte-Refugee her kaum mehr als gerade einmal nur 50 Personen von den größten deutschen börsennotierten Unternehmen überhaupt zu gebrauchen waren. Und ebenso wenig wie diese zahlreichen asylfordernden Invasoren in ihren Heimatländern bisher ein Wirtschaftswunder hervorbrachten, glauben Sie mir, ebenso wenig werden diese in Deutschland für Prosperität sorgen. So wie wir tunlichst eines nicht vergessen sollten, der ins Feld geführte konjunkturelle Impuls. Es waren ja plötzlich Milliarden über Milliarden, aber Milliarden da, die man angeblich vorher nicht hatte. Wir erlebten das schon bei den Hilfspaketen zur Bankenrettung. Da wurde monatelang darüber gestritten, ob der Hartz-IV-Satz um 5 Euro im Monat angezogen wird. Aber man brauchte nur 14 Tage, um 500 Milliarden Bankenrettungspaket zu schnüren. Und plötzlich sind Milliarden da. Wir sollten nicht vergessen, der ins Feld geführte konjunkturelle Impuls durch die plötzlich möglichen Milliardenausgaben, der würde gewiss auch nicht weniger Wirkung zeigen, wenn dieses Geld anstelle irgendwelchen Fremden den deutschen Familien zur Verfügung gestellt werden würde. Und auch die Debatte um die Obergrenze, die führt ja gerne, ich sage bewusst nicht mein, nicht das Possessiv, sondern nur das Demonstrativpronomen der Ministerpräsident Bayerns, Herr Horst Drehofer, der um 11 Uhr Vormittag noch nicht weiß, was um 15 Uhr Nachmittag für eine Meinung hat. Und auch diese Debatte um die Obergrenze ist doch nichts weiter als eine reine Augenwischerei. Ohne hinzuzufügen, dass grundsätzlich das Asyl eine temporäre Hilfestellung mit dem Ziel der Rückführung ins Heimatland ist, stellt doch auch eine Obergrenze nichts anderes dar, als den Überfremdungsexitus des angestammten Volkes nur einfach etwas langsamer. Die von Herrn Seehofer ins Feld geführte Obergrenze von 200.000 pro Jahr wurde ja vielfach erfüllt, allein schon im Jahr 2015. Diese Obergrenze von 200.000 pro Jahr ist doch angesichts des Zustroms allein aus 2015 um 200.000, wenn nicht vielleicht sogar 400.000 zu hoch angesetzt. Sie müsste nämlich diese Obergrenze vielmehr bei minus 200.000 pro Jahr liegen. Wir haben nämlich ein Rückführungsproblem in diesem Land, liebe Freunde. Und im Übrigen möchte ich im Zusammenhang mit den angeblichen Segnungen der Zuwanderung und der willkürlich herausgegriffenen Obergrenzenzahl des Herrn Drehofer von 200.000 mal einen Vergleich anstellen. Dies ist nämlich in etwa dieselbe Zahl, und es ist mir sehr wichtig, dieses konservative Element auch mal hervorzuheben. Dies ist in etwa dieselbe Zahl, in der in Deutschland jährlich Abtreibungen stattfinden. 200.000. Man schert sich keinen Deut um das ungeborene Leben im Land, gibt aber dasselbe Land angeblich im Namen der Humanität kulturfremden Invasoren preis. Am Beispiel der Ureinwohner Nordamerikas, den Indianern, können Sie ja sehen, wohin Masseneinwanderung, und zwar letztendlich egal, ob kontrolliert oder unkontrolliert, letzten Endes immer führt. Den Indianern gab man Feuerwasser, um sie gefügig zu machen, uns gibt man das Fernsehen. Ja, mittels medialer Gehirnwäsche versucht man, Glauben zu machen. Man könnte die autistisch ignorierten Probleme, die sich aus dem explosionsartigen Bevölkerungswachstum auf dem afrikanischen Kontinent ergeben, über die Asylpolitik zu beheben. Ja, wenn es denn nur so einfach wäre. Machen wir uns nichts vor. Die Afrikaner sind keineswegs vom Aussterben bedroht. Ganz im Gegenteil. Der schwarze Kontinent wird bei gleichbleibender Entwicklung bis zum Ende dieses Jahrhunderts zusätzliche, das betone ich, zusätzliche 3 Milliarden Menschen mehr, sprich etwa das Sechsfache der heutigen Bevölkerung Europas aufweisen. Dieser Bevölkerungsüberschuss hat keinen Platz in Europa. Und wer die Probleme dieser Bevölkerungsexplosion leugnet, der sollte mal wieder mal die Schulbank drücken und mathematischen Nachhilfeunterricht nehmen. Wer dies leugnet, hat nämlich nicht begriffen, was eine Exponentialfunktion ist. Aber das politische Establishment, es unterhält sich ja lieber über den Fleischverzehr zur CO2-Vermeidung. Ich habe kein Problem mit dem Gedanken der CO2-Vermeidung. Nur müsste rechnerisch jeder einzelne dieser Realitätsverweigerer bereits heute etwa 15 Jahre lang auf Fleisch verzichten, um den CO2-Ausstoß bloß eines einzigen Atemzugs auf dem heutigen afrikanischen Kontinent zu kompensieren. Ich will damit nicht sagen, dass wir aufhören sollen zu atmen. Aber ich will sehr wohl damit sagen, dass Deutschland aufhören soll, mehr als 8 Milliarden Euro im Jahr für Entwicklungshilfe auszugeben, ohne im Gegenzug auf vorbeugende, geburtenbeschränkende Maßnahmen zu bestehen. Die Altparteien sehen dies anders. Auch die Jungen in den Altparteien sehen dies anders. Die Juso-Vorsitzende, ich muss die mal zitieren, die kommt aus demselben Landkreis wie ich, war sogar am selben Gymnasium, wohnhaft in einer Marktgemeinde, die sogar Luftkurort ist. Ich verstehe bloß nicht, wie man dort so viel frische Luft ziehen kann. Denn die Juso-Vorsitzende Johanna Ückermann, die stets nur dann in die Medien schafft, wenn sie ihre unterbelichteten Philosophien aus der Mülltonne zum Besten gibt, sie fordert hingegen ein globales Recht auf Migration und lehnt natürlich das Konzept sicherer Herkunftsstaaten ab. Ungeachtet einer in Deutschland um sich greifenden Altersarmut wünscht Ückermann zuvörderst auch eine Portabilität der Rentenansprüche für Refugees, so diese eventuell doch wieder in ihre Heimatländer zurückkehren. Urlaub machen sie ja dort schon. Sie würden sich jetzt fragen, warum erwähne ich dieses Comicformat einer bestenfalls viertklassigen Politkarikatur überhaupt? Ich tue das, um exemplarisch den Werdegang im heutigen Polit-Establishment, wozu wir glücklicherweise nicht gehören und auch nicht gehören wollen, aufzuzeigen. Denn anhand dieser Juso-Vorsitzenden sehen Sie, was bei einem konsequent arbeitsfernen Werdegang, Kreissaal, Studiersaal, Plenarsaal, am Ende herauskommt. Keine Ahnung von nur irgendetwas, aber davon jede Menge. Ich sage Ihnen, die rote Johanna wäre besser beraten gewesen, statt in die Politik in die Landwirtschaft zu gehen, denn einem alten Sprichwort zufolge ernten gewisse Bauern ja die größten Kartoffeln. Während sozusagen andere Kontinente aus allen Nähten platzen, werden die Europäer immer weniger. Doch bei aller Tierliebe, unsere Politiker interessieren sich mehr für bedrohte Käfer und Fledermäuse als für ihre eigenen Landsleute. Noch wird zwar der Amtseidas das Volk geleistet, aber dennoch erklärt ein Bundesverfassungsgericht, zumal im Namen des Volkes, dass es nach seinem Dafürhalten selbiges gar nicht gibt. Allerdings kennt das Grundgesetz, siehe Artikel 3 Absatz 3, durchaus die Kategorie Rasse. Hier dürfte Vorsicht geboten sein, dass nicht am Ende Herr Voskuhle noch eine Wesensverwandtschaft des Grundgesetzes mit dem Nationalsozialismus feststellen muss. Zu Herrn Voskuhle und seinen Kollegen möchte ich feststellen, dass in Karlsruhe so viel von der Würde gesprochen wurde, ohne anscheinend nur im Geringsten zu bemerken, oder sie haben es ignoriert, wie sehr eben dieses Gericht selbige mit Füßen getreten hat, indem es das vorkonstitutionelle Element, das heißt das Volk als Souverän, seiner politischen Existenzberechtigung beraubte, ihm diese in Abrede stellte. Die von diesem höchsten deutschen Gericht, ich bin kein Jurist, aber es ist mir ein Bedürfnis, mich hierzu zu äußern, die vom höchsten deutschen Gericht vorgetragene Denkfigur, das politische Bewusstsein einer Abstammungsgemeinschaft würde die Würde anderer Abstammungslinien verletzen, ist nach meinem persönlichen Dafürhalten abenteuerlich, wenn nicht bis medizinisch begutachtenswürdig. Ich möchte aber keineswegs die Richter beleidigen, sondern ich möchte es auch klarstellen, indem wir nicht jedem Fremden sämtliche Früchte unserer Leistung als selbstverständlich überlassen, berauben wir ihn doch keineswegs Ansprüchen, die dieser vorher ohnehin nicht hatte. Welche Würde soll denn hier verletzt werden, außer andernfalls die unsere, wenn man uns zwingen will, erworbene Ansprüche teilen zu müssen? Lautet meine Frage. Und wer vielleicht mal ein, zwei Jahre das Vergnügen hatte, Lateinschüler zu sein, der wird auch aus den Begriffen idem und esse ens entis wissen, Identität ist ein wesentlicher Bestandteil der Würde des Menschen und somit unantastbar. Und allein vom Etymologischen dieses Terminus Identität steht diese geradezu im Widerspruch zur Fremdartigkeit. Was jedoch in meinen Augen würdelos war, würdelos ist und würdelos bleibt, das ist einzig und allein die vorgetragene Rabulistik der Bundesverfassungsrichter vom 17. Januar 2017. Vergessen wir nicht, wer der Souverän ist, und noch verfügen die autochthonen Deutschen im ethnischen Sinne in Deutschland über eine Mehrheit. Und auch das Verfassungsgericht hat letztendlich im Dienste seines Souveräns als potenziellem Verfassungsgeber zu stehen. Wird allerdings dieser vorkonstitutionelle Verfassungssouverän per willkürlicher richterlicher Interpretation negiert, dann, liebe Volksgenossen, muss es meines Erachtens erlaubt sein, auch über das Widerstandsrecht nach Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes nachzudenken. Opposition bis hin zum Widerstand kann allein deshalb schon vonnöten sein, da unsere Regierungspolitik in zumindest einem Punkte völlig unbestechlich ist. Sie nimmt keine Vernunft an. Doch auch bei denjenigen Bundestagsparteien, die nicht regieren, scheint zumeist kollektives Irresein bereits zur festen Parteiräson zu gehören. ob in unterfinanzierten Hospitälern Krankenhauskeime pandemische Urstände feiern, ob Straßen in sommerlichen Blow-ups zu Minenfeldern verkommen, ob die Überquerung baufälliger Brücken suizidgefährdend wirkt, ob bildungspolitisch der Rechtsanspruch auf Abitur einklagbar und die Inklusion auch noch den Kanarienvogel umfasst, ob Weihnachtsmärkte, Silvester- und Faschingsfeiern zu gemeingefährlichen militärischen Sonderzonen mutieren, ob noch ein spendierfreudiges viertes oder gar fünftes Griechenland-Rettungspaket geschnürt werden, ob asylfordernden Refugees Urlaube in ihren Heimatländern bezahlt und deren Großfamilien willkommen geheißen werden, ihrer Invasionsvorhut endlich nachzufolgen, ob die Frühsexualisierung bereits ab der dritten Schwangerschaftswoche eingeführt wird, ob die Scharia auf dem fliegenden Teppich frei Haus geliefert wird, ob wir zum Pferd in den Tortellini noch Esel in der Regierung haben oder ob dank Genderpolitik das einzig Weibliche im Kanzleramt die Legislaturperiode ist. Für die Berliner Parteienkaste zählt in dieser merkelhaften Republik nur noch eine Losung. Wir wollen weiter regieren, bis alles in Scherben fällt. Unser Volk und die europäischen Brüdervölker sollten sich umgehend Klarheit über ihre Situation verschaffen, um nicht wie die Lemminge ins Verderben des großen Bevölkerungsaustausches zu stürzen, nur weil sie es versäumten, rechtzeitig ihre Regierungen auszutauschen und eine geballte Reconquista anzutreten. Das Establishment und die dazugehörigen Mainstream-Medien werden dies nicht gerne hören, ebenso wenig wie eine Vielzahl gefahrlos auch dazugehören wollender Zivilcouragierter aus dem intellektuellen Prekariat. Es scheint ja häufig so zu sein, dass wer Stroh im Kopf hat, jeden Funken fürchtet, wenn es auch der Funken Wahrheit ist. Doch wir und auch ihr, wir zusammen sind hier ja die Fackelträger einer gewissen Wahrheit, die da lautet, dieses Land braucht keinen freihandelsextremistischen Konzernkapitalismus. Und dieses Land braucht keine technokratisch-administrative EU-Fremdbestimmung. Dieses Land bedarf auch ebenso wenig einer multikulturellen und linkspolitisch-mittelstandsfeindlichen Proletariatsgesellschaft. Genauso wenig ist für dieses Land auch ein richtungsloser, unsozialer Geldsack-Patriotismus eine Alternative für Deutschland. Was diese unsere Heimat braucht, ist ein sozialpolitischer Aufschwung, eine Zukunftsvision, die wertkonservativ auf dem festen Fundament seiner Traditionen aufbaut. Unsere Heimat wird doch nur dann auch noch die Heimat unserer Kinder und Kindeskinder sein, wenn eine Politik aus dem Volk, für das Volk, diesem wieder den Nationalstaat als Instrument seiner Selbstbestimmung zurück in seine eigenen Hände legt. Liebe Landsleute, es gab die vergangenen Jahre kaum eine politische Dummheit, die man uns nicht als alternativlos unterjubeln wollte. Mit der Zeit, nachdem fast punktgenau, man kann uns ja eine prophetische Fähigkeit kaum in Abrede stellen, nachdem fast punktgenau exakt diejenigen Probleme auftraten, vor denen wir Nationaldemokraten jahrelang, Tag aus, Tag ein, unermüdlich warnten, kamen dann nach und nach einige, die plötzlich feststellen, dass Deutschland einer Alternative bedürfe. Und ich sage Ihnen eines, dass eine Alternative allein noch lange nicht Besserung verspricht, sondern nur Veränderung. Diejenige Veränderung aber, die auch Verbesserung verspricht, die nennt sich Nationaldemokratie. Und für diese steht niemand anderes authentischer als die nationaldemokratische Partei in diesem Land, die NPD. Die NPD ist die einzig wahre Volkspartei in diesem Land, weil sie sich als einzige noch rückhaltlos für die Wahrung ihres Volkstums einsetzt. In dieser nationaldemokratischen Bewegung sind die Deutschen diverser politischer Strömungen nun eingeladen, auch zu gestalten. Hier findet der Freiheitliche wie auch der Soziale ebenso seinen Platz wie der Konservative und der Öko. Hier wird nämlich nicht politisch nach links oder rechts unterschieden, sondern einzig und allein nach volksverbunden oder volksfeindlich. Doch wie es der Name Nationaldemokratie schon aussagt, wir wollen und können sie nicht zu ihrem Glück zwingen. Die Entscheidung, die liegt ganz alleine bei Ihnen selbst. Sprichwörtlich haben Sie in diesem Jahr die Wahl. Und es hilft nun einmal nur das Kreuz an der richtigen Stelle. Denn glauben Sie mir, wenn erst einmal gewählt wurde und die Regierung im Amt ist, dann gibt es keine Pille danach. Darum wollen wir hier eintreten für den Dreiklang von nationaler Solidarität, nationaler Souveränität und nationaler Identität. Und ich danke Ihnen, dass Sie mir als Abschlussredner noch so lange Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Es hat mir eine Freude und ein Vergnügen, bei Ihnen sein zu dürfen. Danke.